Erster, dann antwortete Eliphas aus Teman. Er sagte, Zweiter, wird es dich ärgern, wenn ich etwas sage? Aber niemand kann die Worte aufhalten. Dritter, du hast viele Menschen ermahnt. Du hast schwache Menschen stark gemacht. Vierter, deine Worte halfen Menschen, die fielen. Du gabst Kraft für schwache Knie. Fünfter, jetzt trifft es dich. Du hast Angst. Du brichst zusammen. Sechster, ist dein Respekt vor Gott nicht dein Vertrauen und dein gutes Leben nicht deine Hoffnung? Siebter, denk darüber nach, wer starb jemals ohne Schuld? Wurden gute Menschen jemals zerstört? Achter, ich habe gesehen, wer Böses tat und Leid verbreitete, bekam es auch zurück. Neunter, durch Gottes Atem starben sie. Durch seinen zornigen Atem verschwanden sie. Zehnter, der Löwe brüllt. Die Zähne der jungen Löwen sind zerbrochen. Elfter, der Löwe stirbt, weil er keine Beute findet. Die Kinder der Löwin müssen sich verteilen. Zwölfter, ein geheimes Wort kam zu mir. Mein Ohr hörte ein Flüstern. Dreizehnter, es war bei Gedanken und Nachtgesichten, wenn Menschen tief schlafen. Vierzehnter, ich zitterte und bebte. Alle meine Knochen zitterten. Fünfzehnter, ein Geist ging an mir vorbei. Meine Haare am Körper stellten sich auf. Sechzehnter, dann stand eine Gestalt vor mir. Ich konnte sie nicht erkennen. Ich hörte eine leise Stimme, 17. Ist ein Mensch gerecht vor Gott? Ist ein Mann rein vor seinem Schöpfer? 18. Sicher, er vertraut seinen Dienern nicht. Er findet Fehler bei seinen Engeln. 19. Erst recht nicht den Menschen. Sie leben auf der Erde. Sie werden leicht zerstört, wie eine Motte. 20. Sie werden schnell zerstört. Niemand bemerkt es. Sie sterben für immer. 21. Wenn ihr Leben endet, sterben sie ohne Weisheit.